Wenn ich rufe, wirst du mich hören? Wird mein Lied dich erreichen, wo du wohnst? Wenn ich zweifle, wirst du mich trösten? Wird dein Arm mich bewahren in der Not? Herr, ich beginne deinen Worten zu vertrauen. Sie sind mir wie ein Sonnenstrahl im Regen. Ich war so weit entfernt von dir, doch jetzt bist du mir nah. Komm und hilf mir, Herr, hilf mir, dich zu sehen. Und ich suchte viele Jahre nach dem Leben, das mir lebenswert erschien. Die Enttäuschung, nichts zu finden, war der erste Schritt des Weges hin zu dir. Herr, ich beginne deinen Worten zu vertrauen. Sonnenstrahl im Regen. Ich war so weit entfernt von dir, doch jetzt bist du mir nah. Komm und hilf mir, Herr, hilf mir, dich zu sehen. Hilf mir leben, Herr.